Ich will keine halbherzigen Affären. Ich brauch nur eine, die wird sich um mich scheren. Das Leben ist so kurz für dummes Spiel. Nicht noch einmal, das würd ich mir. Es sollte sein, perfekt. Es sollte sein, es wird ja zu viele Leute nicht zweite Wahl. Doch wen ja nämlich nicht nochmal. Es sollte sein. Herzen sind töricht, machen solche Fehler, sind viel zu eifrig, geben ihre Liebe nicht her. Nun, ich war auch töricht, zu viele Mal, doch nun, das schwör ich, dass ich es richtig mach. Es sollte sein. Sollte sein.